Lektion 6. Sechste Lektion. Wir sind hier Bubchen. Sind wir zwei Bubchen oder mehr? Oh, wir sind mehr wie zwei, mehr wie drei, mehr wie vier und mehr wie fünf Bubchen. So, kannst du nicht mehr wie fünf zählen? Nee, ich weiß nicht, was fünf und eins ist. Fünf und eins ist sechs. Nur fünf kommt sechs. Verstehst du, was Sex ist? Oh ja, ich verstehe ordentlich gut, was Sex ist. Also, zähl mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wie viel? Sechs. Sechs was? Sechs Bubchen. Da oben ist ein Haus. Es ist ein Schulhaus. Verstehst du das? Oh ja, ich verstehe das ordentlich gut. So, was ist ein Schulhaus? Ein Haus, wo drin ein Schul ist. Sehr gut. Glückwunsch. Bravo. Sind die Bubchen nicht Schüler? Natürlich sind die Bubchen Schüler. Wie viele Schüler siehst du? Ich sind sechs Schüler. Zähl nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also sechs Schüler. Stehen alle sechs Bubchen? Nee, drei Bubchen sitzen, zwei Bubchen stehen und ein Bubchen kniet. Was sind die Bubchen am machen? Sind sie eine Lektion am lernen? Nee, sie sind keine Lektion am lernen. Sie sind nicht in der Schule. So, was sind sie am machen? Sie sind am spielen. Spielen sie Ball? Nee, sie spielen Klicker. Call. Willst du mit dem Ball spielen? Oh nee, ich will meine Lektion lernen. Ich will lernen, Deutsch zu verstehen. Warum stehst du, Johann? Die Lektion ist all, gell? Oh nee, wir haben noch viel mehr was zu lernen. Ist die Schule nicht ordentlich lang? Doch, aber wir wollen mehr, noch mehr lernen. Also, alle Ohren und Augen auf. Wie viele Kinder hat die Klasse? Ich weiß es nicht. Ich kann nicht alle zählen. Was kommt nur sechs? Oh, das weiß ich. Nur sechs kommt sieben. Und wie viel ist sieben und eins? Das weiß ich auch. Sieben und eins ist acht. Und wie viel ist acht und eins? Acht und eins ist neun. Und neun und eins? Neun und eins ist... zehn. Oh, verstanden. Zehn. Ist zehn mehr wie neun? Jo. 10 ist 1 mehr wie 9. Ist 6 mehr wie 9? Nee, 9 ist 3 mehr wie 6. Wie viel ist 2 und 2? 2 und 2 ist 4. Wie viel macht 5 und 4? 5 und 4 macht 9. Wie viel ist 2 mal 5? 2 mal 5 ist 10. Ich weiß jetzt, wie viele Kinder hier sind. Unser Klasse hat 10 Kinder. Sind alle 10 Kinder Brasilianer? Nee, nur 6 Kinder sind Brasilianer. 2 sind Engländer. Das macht 8 Kinder. Und was sind die letzten 2 Bubchen? Das ein ist Spanier, das Anna ist Deutscher. Sind da die Bubchen Schüler? Ja, die Bubchen, wo hier sind, sind Schüler. Kannst du noch mal sagen, was die letzten 2 Schüler sind? Ja, der eine ist Spanier, der andere ist Deutscher.